1. Hier sind die Aufzeichnungen über die einzelnen Etappen der Israeliten, als ihr Heerscheren unter der Leitung von Mose und Aaron aus Ägypten zogen. 2. Mose hielt auf Befehl Jahwehs die Ausgangspunkte ihrer Reisen fest, wobei dies die detailliert Abfolge ihrer Lagerplatz darstellt. 3. Am 15. Tag des ersten Monats, unmittelbar nach dem Passafest, brachen die Israeliten kampfbereit von Ramses auf, sichtbar für alle Ägypter. 4. Waren dessen begruben die Ägypter ihr Erstgeborenen, die Jahwe getotet hat, denn Jahwe hat durch dies Plage sein Markt über die Ägyptischen Gotter demonstriert. 5. Die Israeliten zogen von Ramses weiter und schlugen ihr Lager in Succoth auf. 6. Von Succoth brachen sie auf und lagerten in Etham, das sich am Rand der Wust befand. 7. Anschließend zogen sie von Etham ab, wanten sich nach Pihahiroth, Ostlich von Baal Zephon Gelegen, und errichteten ihr Lager Ostlich von Migdol. 8. Von Pihahiroth zogen sie durch das Meer in die Wust, wanderten drei Tage lang durch die Wust Etham und lagerten schließlich in Mara. 9. Nachdem sie von Mara aufgebrochen waren, erreichten sie Elim, wo es Wolf Wasserquellen und Siebzig Palmbaum gab, und dort schlugen sie ihr Lager auf. 10. Von Elim zogen sie weiter und lagerten am Schilfmeer. 11. Danach brachen sie vom Schilfmeer auf und lagerten in der Wüstin. 12. Aus der Wüstin zogen sie weiter und lagerten in Dofka. 13. Von Dofka brachen sie auf und lagerten in Elis. 14. Anschließend zogen sie von Elis weiter und lagerten in Raphidim, wo das Volk Jedoch kein Trinkwasser fand. 15. Von Raphidim brachen sie auf und lagerten in der Wust am Sinai. 16. Aus der Wust am Sinai zogen sie weiter und lagerten bei den Lustgraben. 17. Von den Lustgraben brachen sie auf und lagerten in Hazeroth. 18. Von Hazeroth zogen sie weiter und lagerten in Rithma. 19. Von Rithma brachen sie auf und lagerten in Rimmon Perez. 20. Von Rimmon Perez zogen sie weiter und lagerten in Libna. 21. Von Libna brachen sie auf und lagerten in Rissa. 22. Von Rissa zogen sie weiter und lagerten in Kehelata. 23. Von Kehelata brachen sie auf und lagerten am Bergsapper. 24. Von Bergsapper zogen sie weiter und lagerten in Haroda. 25. Von Haroda brachen sie auf und lagerten in Makaloth. 26. Von Makaloth zogen sie weiter und lagerten in Thahath. 27. Von Thahath brachen sie auf und lagerten in Thara. 28. Von Thara zogen sie weiter und lagerten in Mithka. 29. Von Mithka brachen sie auf und lagerten in Hasmona. 30. Von Hasmona zogen sie weiter und lagerten in Moseroth. 31. Von Moseroth brachen sie auf und lagerten in Bin Jarkon. 32. Von Bin Jarkon zogen sie weiter und lagerten in Hor Haggidgad. 33. Von Hor Haggidgad brachen sie auf und lagerten in Jotbatha. 34. Von Jotbatha zogen sie weiter und lagerten in Abrona. 35. Von Abrona brachen sie auf und lagerten in Ezion-Geber. 36. Von Ezion-Geber zogen sie weiter und lagerten in der Wust Zin, auch bekannt als Cades. 37. Von Cades brachen sie auf und lagerten am Berghor, der in der Grenz zum Land Edom liegt. 38. Auf Befehl Jahwehs bestieg Aaron, der Priester, den Berghor und starb dort am ersten Tag des fünften Monats im Wirsigsten Jahr nach dem Aussag der Israeliten aus Ägypten. 39. Aaron war 123 Jahre alt, als auf dem Berghor verstarb. 40. Als der Kanaanitekönig von Orod, dessen Herrschaftsgebiet im südlichen Teil Kanaans lag, von der Anerhörung der Israeliten erfuhr, reagierte entsprechend. 41. Von Berghor brachen sie auf und lagerten in Zalmona. 42. Von Zalmona zogen sie weiter und lagerten in Funon. 43. Von Funon brachen sie auf und lagerten in Oboth. 44. von Oberzogen SAE Weiter und Lager 10 in Eich Harabrim im Gebiet von Moab. 45. Von Ijim Brachen SAE auf und Lager 10 in Dibben Gad. 46. Von Dibben Gad Sogen SAE Weiter und Lager 10 in Ulmen Diblethem. 47. Von Ulmen Diblethem Brachen SAE auf und Lager 10 im Gebirge Arborim, Ostlich von Nebo. 48. Vom Gebirge Arborim Sogen SAE Weiter und Lager 10 in den Ebenen Moabs im Jordan, gegenüber von Jericho. 49. Lager erstreckt sich in den Ebenen Moabs im Jordan von Beth her Jesimuth bis Abel Hazitim. 50. In den Ebenen Moabs im Jordan, gegenüber von Jericho, sprach Jahwe zu Mose und gab ihm folgend Anweisungen. 51. Sprich zu den Israeliten, sobald er den Jordan überquert und das Land Canaan betreten hat. 52. Must er Albewohner des Lands vorjug vertrieben, ihr Gottesbilder zerstören, all ihr gegossenen Statuen vernichten und samtlich Opferhauen verwüsten. 53. Danach sollt er das Land in Besitz nehmen und dort wohnen, denn ich habe es euch als Eigentum gegeben. 54. Sollt das Land durch das Los als Erbesitz erhalten, wobei jeder Stamm seinen Anteil bekommt, größeren Stammen wird ein ausgedentries Gebiet zugewiesen, waren kleineren Stammen ein entsprechend geringer Besitz zukommt. Der Dirch das Los bestimmt Anteil soll jedem Stamm gehören, so dass das Land gerecht unter euch aufgeteilt wird. 55. Solltet er jedoch die Bewohner des Lands nicht vollständig vertrieben, wer den Diagenogen, die übrig last, euch wie Dornen in den Augen und Stacheln in den Seiten sein und euch in dem Land, in dem er wohnt, bedrängen. 56. In diesem Fall wird ich euch das Elbe Anton, was ich ursprünglich den Bewohnern des Lands zugedacht hat.